Ich geh am Waldesrand entlang, lausche den klaren Vogelsang. Spazier noch heute ohne Hast, mache am kleinen Teichlein Rast. Setz mich ins grüne Gras hinein, genieß den frühen Sonnenschein. Und ich erinnere mich zurück an Kindheits ungetrübtes Glück. Und ich danke dem Schicksal, dass ich ein Schweizer bin. Whoa! Und ich danke dem Schicksal, dass ich ein Schweizer bin. Whoa! Ich lebe mein Leben mit Bedacht, schöpfe aus Gutem meine Kraft, halte das Böse von mir fern, bin stolz auf meinen weichen Kern. Ich schäm mich nicht für meine Väter, die man heut verschmäht als Täter. Schau in der Nacht auf Mond und Sterne, lieb das Fremde in der Ferne. Und ich danke dem Schicksal, dass ich ein Schweizer bin. Whoa! Und ich danke dem Schicksal, dass ich ein Schweizer bin. Whoa! Ich bin stolz darauf, dass ich ein Schweizer bin.